Weil ich sie liebe, schönes Kind, weil wir so jung beisammen sind, hab ich eine brillante Idee. Machen Sie sich nachmittags frei, keine so lange Ziererei, gehen wir heute in ein Separé. Ich lade Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein, zu einem Glas Sekt, Fräulein, zu einem Glas Punsch. Sind wir erst allein, Fräulein, bei unserem Glas Wein, Fräulein, und wenn es uns schmeckt, Fräulein, geht alles nach Wunsch. Die Teller sind leer, Fräulein, jetzt kommt das Dessert, Fräulein, und noch ein Likör, Fräulein, doch was kommt nachher? Drum lade ich Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein, doch über das Meer, Fräulein, spricht man erst nachher. In diesem Fall, verehrter Herr, sagt man Ihr Antrag ehrlich sehr. Was ich tun, werde ich noch sehen. Sie werden mir doch keinen Korb geben. Möglicherweise mach ich mich frei, möglicherweise bin ich dabei. Da will das sehr so schön. Ich lade Sie ein, Fräulein. Zu einem Glas Wein, Fräulein. Zu einem Glas Sekt, Fräulein. Zu einem Glas Punsch. Sind wir erst allein, Fräulein, bei unserem Glas Wein, Fräulein. Und wenn es uns schmeckt, Fräulein, geht alles nach Wunsch. Die Teller sind leer, Fräulein, jetzt kommt das Dessert, Fräulein. Und noch ein Likör, Fräulein, doch was kommt nachher? Drum lade ich Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein. Doch über das Meer, Fräulein, spricht man erst nachher. Wein, Fräulein, doch über das Meer, Fräulein, spricht man erst nachher.